so zwischen Sommer, zwischen Herbst. Kaum, dass es atmet am See, wo du stehst. Plötzlich, da schlägt dein Herz an was an, hältst dich an deine Angel noch fest. Sonnenlibellen und du siehst den Kahn treiben, gleiten, treiben ins Schilf. Ist das nun eher in dem treibenden Garn? Sein hoher Hut mit dem rostroten Band. Und seine Sense, die da so blinkt. Und seine bleiweiße Knochenhand, die im Wasser hängt oder dir winkt. Komm weiter, weiter, weiter ins Schilf. Dich ins Gras und unter den Baum. Irgendwann schlägt dein Herz wieder frei. Und du hörst das fallende Blatt. Das ist der Traum, geträumt einst im Mai, den man im Sommer vergessen hat. Treiben, gleiten, treiben ins Schilf. We'll be right back. treiben, gleiten, treiben. Und durch das Feld, wo die Seerosen blühen, im Schilf, da ahnst du, du kommst nach Haus. Überm Geflecht aus geschachteltem Grün geht's ganz langsam die Sonne auf.